Ja, herzlich willkommen zum Genusscast. Ja, hallo Peter. Hallo Maha. Heute ist Freitag, der 24. Mai 2019. Ein wirklich sehr sonniger Tag. Jetzt sitzen wir hier vorne drum. Ja. Und haben den Tisch gefüllt. Ja, wir werden heute nochmal über Wein sprechen. Und zwar haben wir hier vier Rieslinge. Und zwar durchaus Spitzensorten. Zweimal Verband der Prädikatswinzer. VDP und zweimal, aber auch sehr gute Winzer hier. Das ist, wir kommen dann noch auf die einzelnen und sogar prämiert der eine Wein, also wirklich Spitzenweine aus unseren Premium-Weinpaketen. Nicht nur. Genau. Ja, aber. Das ist ein Summe so. Zwei sind es. Nee, die sind drei von, die sind nicht aus den Paketen. Ach so. Ja. Die sind aus dem Bestand. Einer. Gut, und sonst aus dem Bestand, also habe ich wieder was Falsches gesagt. Ja, aber was wir eigentlich machen wollten, wir wollten einfach mal vier Rieslinge vergleichen aus unterschiedlichen Jahrgängen. Und zwar haben wir hier die Jahrgänge 2014 bis 2017. Und wir werden uns zurückarbeiten in der Zeit, so ein bisschen Zeitmaschine, das wäre ein guter Titel, Zeitmaschine, also von 2017 angefangen arbeiten wir uns zurück. Und dann sprechen wir ein bisschen über die Jahrgänge und und das, was wir sonst noch wissen über die Weine, die wir trinken. Wir haben nämlich da ein paar tolle Dinge gefunden. Peter, was hast du gefunden? Was habe ich denn gefunden? Ja, du hast diese mit den Jahrgängen, mit den Lagen, genau, die wir so nicht kannten. Also wir wussten schon immer, dass man Lagen gut finden kann bei OpenStreetMap. Richtig. Nun ist das Rendering bei OpenStreetMap ein bisschen schwieriger geworden und man kann nicht mehr alles so gut finden. Ja. Und da hast du was anderes gefunden. Genau, ich habe eine Webseite gefunden, die nennt sich, wie nennt die sich eigentlich? Weinlagen.de oder so. Ne? Genau, weinlagen-info.de. Und da werden die Weinlagen eingezeichnet auf ein Google Maps Underlay und dann obendrauf als Overlay kommt dann quasi die Weinlage. Und es ist natürlich sehr schön zu sehen, aus welchen Lagen denn die Weine kommen. Und darunter verbirgen sich noch ein paar mehr Informationen. Also ich glaube, auf diese Webseite kann man heute ein paar Mal referenzieren und ich glaube, die Zuhörer werden auch relativ viel Spaß haben, soweit sie es noch nicht kannten, da diese Webseite zu benutzen, ja, um den verschiedenen Lagen zu sehen. Wirklich eine tolle Entdeckung, dass wir die noch nicht kannten. Ich habe es auch total gewundert, ja. Naja, also bevor wir jetzt hier lange Moment, gehen. Moment, ein paar Warnhinweise habe ich noch. Warnhinweise? Es geht heute um Alkohol. Ja. Also das heißt, wir werden auch wieder den Alkohol für euch in kleinen Mengen verkosten. Genau, alle Weine, die wir trinken und alles, steht dann später auch in den Shownotes drin. Wir freuen uns natürlich dann über Mittrinker und Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen, leg mal los. Warum die Weingänge 2014 bis 2017? Ja, also wir wollten halt die letzten nehmen, also die neuesten. 2018 gibt's ja noch nicht, kennen wir ja noch nicht. Ja. Der jetzt erst abgefüllt, das müssen wir dann immer, man muss das immer ein Jahr später dann machen. Und von daher ist, wir haben zwar eine Prognose für 2018, da gibt's natürlich schon Leute, die das wissen, die halt geerntet haben und das Jahr beobachtet haben und Prognosen machen, können wir eigentlich auch vielleicht zum Schluss nochmal drauf kommen auf 2018. Aber wir wollen natürlich über Jahrgänge sprechen, die man auch trinken kann und das geht halt nur ab 2017 rückwärts und nach vier haben wir dann auch genug, deshalb haben wir jetzt 2017, 16, 15, 14 genommen und dramaturgisch ist das auch interessant. Ich kann das ja schon mal sagen, obwohl das ein bisschen spoilert vielleicht. Also es sollte immer besser werden nach unserer Erwartung, also müssen wir hinterher sehen. Wobei, also sowohl 2014 wie 2015 schon als Jahrhundertjahrgänge gehandelt wurden. Übrigens wird auch 2018, hat man auch hohe Erwartungen. Ich bin mir da, es wird immer schnell von Jahrhundertwahlen gesprochen und dann ist es doch nicht ein Jahrhundertwahl. Also von daher müssen wir da nochmal ein bisschen kritischer drauf gucken. Was auf jeden Fall schon mal gesagt werden kann, nach allen Auswertungen, die wir uns so angeschaut haben, haben wir auch verlinkt, ist 2017 sozusagen der, ja, man möchte nicht sagen der schlechteste, weil er wirklich gut ist, also er ist gut bewertet, aber die anderen sind einfach alle so, so außergewöhnlich. Das werden wir nachher probieren. Dafür haben wir 2017 aber auch einen ganz besonderen Tropfen mit einer ganz besonderen Lage von einem ganz besonderen Winzer. Mhm. Also wenn du mir erlaubst anzufangen, dann ja, gerne. Fangen wir damit an. Genau. Und ich versuche zwischen hier noch Strom zu bekommen, weil ich gerade gesehen habe, dass mein Computer hier aus dem letzten Loch pfeift. Und das wäre nicht gut, wenn dazwischendurch nichts mehr geht. So, ja, sollen wir anfangen? Wir fangen an, genau. 2017. Also, ich sag mal, was wir da haben. Paradiesgarten, Riesling. Paradiesgarten ist die Lage in Deidesheim. Und da bin ich auch schon gewesen. Da bin ich auch entlang gewandert, durch den Weinberg schon gewandert. Also, da war ich schon. Da kann man auch schön sitzen. So Picknickpunkte. Neulich nicht gepicknickt. Und der Winzer ist von Winning, wo wir auch letztes Jahr gekauft haben. Aber der ist jetzt aus dem Genusspaket, also aus dem Premium-Paket, Jahreszeiten-Premium, Herbst 2018. Jetzt hätte ich beinahe gesagt von Monsanto, aber es ist Bayer. Genau. Bayer hat ja auch so einen Weinkeller, wo wir Wein herbeziehen. Und ja, das ist wirklich... Nicht so viel. Entschuldigung. Ich kann ja umfüllen. Aufgepasst. Wir füllen um. Wir haben also mit von Winning natürlich so einen VDP-Winzer und wirklich einen Top-Winzer, der auch seine Preise nimmt. Also Durchschnittspreis für diese Flasche sind 15 Euro. Mhm. Und ja, es ist ein... Nee, nimm die. Es ist eine sehr schöne Flasche, finde ich, sehr schön gestaltet. Da kannst du ja mal was dazu sagen zur Flasche. Genau. Also werde schon mal dran reden. Genau. Von Winning 075, braune Flasche, das klassische von Winning Etikett, sieht nämlich relativ modern und traditionell aus. Das W ist in so einem Blauton gehalten, was mit einer Verzierung in Gold ist. Das Ticket ist auch so, das Ticket sage ich schon, das Etikett ist auch leicht geprägt. Man hat also verschiedene Wölbungen und Erhebungen drauf. Drauf steht 2017, da ist ein Paradiesgarten, Riesling. Und von Winning Weingut in Deidesheim. Sag mal was zum Verschluss, der übrigens auch in Blau gehalten ist, im gleichen hellen Blau wie der, das Logo. Das Logo. Auch hier ist ein Longcap drauf. Wir haben heute nur Longcap-Verschlüsse. Mhm. Also ist ein Drehverschluss. Sehr vernünftig. Dichtet sehr gut ab. Lässt sich wirklich sehr, sehr gut damit arbeiten. Auf der Rückseite ist eine VDP erste Lage. Also eins wirklich der tollen Klassifizierungen in der Weinbranche. Das heißt, es ist wirklich ein teurer Spitzenwein. Und sonst die Pflichtangaben auf der Rückseite drauf. 12% Alkohol. Genau. Ich kann auch ein bisschen was zur Lage sagen, weil ich da ja schon gewesen bin. Aber es ist dem Weinpaket liegt da noch so eine Beschreibung dabei. Und da ist eben nochmal darauf hingewiesen, dass es ein Osthang ist mit Lehm und Sandstein. Mit Kalksandstein durchsetzt. Also das wusste ich jetzt nicht. Das habe ich bei meiner Wanderung dann nicht festgestellt. Aber was ich auch bei meiner Wanderung festgestellt habe, es liegt halt eben so auf halber Höhe kurz vorm Wald. Mhm. Ja, da kann man dann auch weitergehen. Da kommt man dann auch noch zu so einem Restaurant. Es ist also direkt unterhalb des Waldes. Und durch diese besondere Lage ist da eben nur eine niedrige Feuchtigkeit und die Reifezeit der Trauben verlängert sich. Das führt natürlich dazu, dass dann möglicherweise die Fruchtigkeit vielleicht auch sich steigert. Wir können mal gucken, wie der Alkohol ist. 12%. Prozent, ja. Ja. Dann steht hier auch noch in der Beschreibung, dass ein Drittel in großen Holzfässern, ein Stück Fass, gelagert wird und dass dadurch kommt zu einer Komplexität im Geschmack. Das müssen wir nachher selber beurteilen. Du wirst aber merken, das ist ein Riesling, der nicht sehr fruchtig sein wird. Das wird eher in die Richtung kräutrig, herb, reingehen. Feine Säure, also diese Säure, Spiele wird hier wieder sehr ausgewogen sein. Das ist so die Charakteristik von diesen, von wenigen Rieslings. Ähnlich wie auch die vom Buhl sind, aber überzeugt mich selbst. Farbe ist relativ hell. Sehr hell, ja. Sehr hell. Ich auch. Also man hat fast den Eindruck, dass es irgendwie so ein Weißburgunder oder sowas ist. Mhm. Ja, also und kräutrig, mineralisch. Ja, der Duft ist schon mineralisch irgendwie. Ja, aber auch kräutrig, oder? Der ist ein bisschen... Gar nicht mal so, ja, ein bisschen, aber... So ein bisschen Almdudler. Ja, Almdudler-mäßig, könnte schon sein, hast recht. Also, aber was ich vor allen Dingen auffällig finde, ist halt, dass man wirklich das Mineralige so rausriechen kann, hätte ich nicht gedacht. Ja, dann wollen wir mal testen. Sehr gut. Toll, ja. Angenehme Säure. Ja, aber... Ist präsent. Für den Riesling muss es auch da sein. Präsent, ja. Also das ist Riesling. Das erkennt man. Aber oft ist ja so, dass einem bei Riesling die Zehennägel hochdrehen. Und das ist hier nicht der Fall. Also das ist eine sehr angenehme Säure. Mhm. Sehr, sehr angenehm. Also hätte ich nicht... Hätte ich gar nicht mal so gedacht. Vor allen Dingen, weil wir ja schon wissen, dass der Jahrgang jetzt zwar gut ist, aber eben nicht sehr gut. Mhm. Aber es ist schon, man merkt so eine leichte süßliche Frucht und dann kommt der schöne mineralische Abgang. Ja, mineralisch und es ist wirklich, wirklich komplex, würde ich schon sagen. Kommt dann nochmal so ein bisschen, wenn man schon eigentlich den Nachgeschmack hinter sich hat, kommt dann nochmal so besondere Zitrusfruchtnoten. Also finde ich wirklich sehr ausgezeichnet. Also das stimmt, eine gewisse Nachhaltigkeit ist schon auf jeden Fall da. Ist toll. Wirklich ein ganz toller, fruchtiger Riesling. Aber wirklich klasse. So, jetzt habe ich ja versprochen, was über den Jahrgang zu sagen. Und das ist halt das Schöne, wenn man sich mit Jahrgängen beschäftigt, macht man viel zu selten, dann geht es ja auch so ein bisschen darum, Revue passieren zu lassen, was war da eigentlich in dem Jahrgang? Kannst du dich erinnern, was da war? Natürlich. Ich kann mich erinnern, die Situation, die in Illerstadt war. Das heißt, es war erst relativ mild und dann hat es mal richtig angefangen, Frost zu ziehen. Genau. Und dadurch, es waren schon die ersten Knospen schon an den Weinreben dran. Es war dramatisch. War sogar in der Tagesschau, erinnere ich mich. Und dann hat es natürlich ordentlich reingehauen. Man hat natürlich mit Mitteln probiert, mit Feuer in den Weinbergen, mit Hubschraubern. Genau. Hubschrauber, die sollten die Luft verwirbeln. Genau, die kalte Luft weggeht. Genau. Und dementsprechend gab es dann noch wirklich am Anfang, sah es dann relativ schlecht aus. Da ist doch relativ viel verkühlt. Ja, also sie haben alle gestöhnt. Mhm. Also es war wirklich, am Anfang, im April, es war Ende April, da kamen jetzt plötzlich diese Frostnächte, nachdem alle schon ausgetrieben hatte. Und da war man wirklich, waren die Winzer alle sehr verstört. Und zwar ganz besonders betroffen war natürlich die Pfalz und eben auch Franken. Und wir haben in der Pfalz halt dann tatsächlich diese Bilder mit den Hubschraubern. Da kann ich mich lebhaft dran erinnern. Aber... Es hat sich dann nochmal ganz positiv entwickelt, das Jahr. Komplett umgekehrt, das Jahr. Damit hatte dann niemand mehr gerechnet. Das war wirklich so eine Art Auf und Ab, kann man wirklich sagen. Natürlich war jetzt weniger Produktionsmenge. Achso, da habe ich auch noch Zahlen. Die habe ich auch verlinkt. So ein schöner Überblick bei Pfalz.de, Weinjahrgänge. Und da sieht man 2017 2 Millionen Hektoliter nur. Also davor immer 2,2, 2,3 fast. Also hier nur 2 Millionen Hektoliter. Die Hektoliterzahl pro Hektar nur 87,5, also deutlich weniger als die anderen Jahrgänge, wo wir immer bei fast 100 sind. Also 96, 98, 96, 96 und dann sogar 103 2012. Ist da deutlich weniger. Also dennoch insgesamt zählt das wohl als mittlere Menge und Qualität eben gut. Aber ich bin ganz begeistert. Also was heißt hier gut? Also der ist wirklich top, finde ich. Natürlich haben wir uns da jetzt auch ein Weingut ausgesucht, was glaube ich auch in Anführungszeichen schlechteren Jahrgängen auch spitzenmäßigen Wein machen kann. Die können das, ja. Weil es ist ja nicht nur die Arbeit quasi genau. auf im Weinberg, sondern natürlich auch im Keller, die ordentlich was ausmacht, genau, aber ganz klar, natürlich. Wenn du gutes Material hast, kannst du natürlich nur auch gute Sachen machen. Also Shit in, Shit out ist halt das Thema. Ja, aber das ist sicherlich auch eine Top-Lage. Also direkt hinter Deidesheim, wie gesagt, man kann dann, wenn man in Deidesheim wandert, geht man da lang durch den Paradiesgarten. Und da sind ja auch die Top-Weine da, nicht nur von Winning, da ist Christmann und so, da sind sie alle. Das ist schon... Ja, also ich finde den wirklich ganz klasse. Mhm. Hat auch was Erfrischendes. Also wenn ihr einen schönen Sommerwein sucht, ist der gut. Gut, von Winning ist immer etwas teurer. Also wie gesagt, Durchschnittspreis etwa 15 Euro für die Flasche. Mhm. Da kommen wir nachher in günstigere Preislagen. Das ist ja das Gute von diesem Premium-Paket. Da sind halt drei Flaschen drin. Und die kosten alle so in der Lage und am Ende zahlt man irgendwie 40 Euro. Also das ist, man spart also, sagen sie ja auch, 20% spart man auf den nächsten Preis. Mhm. Wirklich toll. Ja, toller Wein, ganz toll. Also ich bin ja sonst nicht für diese ganz trockenen Rieslinge. Aber ich schon. Du schon. Aber dieser ist wirklich so bekömmlich trocken, weil er hat halt wirklich, also Fruchtnoten, eben auch fruchtig, das mag ich ja sowieso, wenn man die Frucht rausschmeckt. Und da sind hier wirklich so Zitrusnoten und. Genau, Pfirsich. Pfirsich. Grüner Apfel. Ja, genau, genau. So ein bisschen Gras, mineralisch, das merkt man schon. Ist aber auch ein Riesling für Fortgeschrittene. Es ist kein. Ja, ist kein einstiger Riesling, das ist klar. Aber er ist eben auch nicht so ein ganz schrecklicher Riesling. Danke. Also ich glaube, den kann man wirklich empfehlen. Also wirklich ein schöner Sommerwein. Also wer jetzt noch sucht, der ist ja auf dem Markt gerade angekommen. Also von daher. Genau. Wahrscheinlich noch nicht abverkauft. Ja. Nee, ist noch nicht abverkauft. Also kann man überall kaufen. Ja. Und auch gut verschenken, weil das wirklich ein Top-Wein ist. Also, das denke ich mal. Die Flasche sieht gut aus, Etikett. Also wirklich schön. Ja, also. Ja. Rundum empfehlenswert. Ja. Haben wir alles Wichtige zu 2017? Also du hast es ja schon beschrieben, dieses Auf und Ab. Ja, ich denke ja. Also wir haben ja noch einen sehr, sehr langen Artikel beim Havesco Weinmagazin auch verlinkt, wo dann auch nochmal steht, dass eben auch dann nochmal Hitze aufkam im Sommer. Der war schon etwas heiß und deshalb frühe Lese. Die war die früheste überhaupt, also ja. Der Herbst war quasi ganz, ganz früh. Ja. Also im September war alles schon im Keller. Mhm. Also das ist schon sehr, sehr sonderbar gewesen in dem Jahr. Und diese Verluste von Anfang des Jahres sind dann auch schnell, also die Mengeneinbußen waren dann vergessen, weil der Herbst einfach dann so vielversprechend war, ne? Durch diese kühlen Nächte, aber die Tage waren halt immer noch warm und dadurch gibt's eben, das führt dann zu so einer besonderen Aromausprägung und das schmeckt man auch. Das schmeckt man ganz, ganz deutlich. Und man hat wirklich, das war mir eigentlich auch nicht so klar, man kann eben auch so ein bisschen das Wetter ausschmecken. Ne? Also solche Aromen kommen eben, wenn am Ende das Wetter sehr günstig ist. Und es war eben auch ein Jahr, wo es dann auch nicht so, also zumindest in der Pfalz, nicht so einen Druck wegen Fäulnis oder so gab, weil es eben dann noch nicht so feucht war. Also das ist, wirklich schön. Ja. Wir bleiben im gleichen Dorf und bleiben in Deidesheim. Ja. Gehen zum nächsten. Auch bei einem Top-Weingut. Genau, gehen zum nächsten VDP-Weingut. Ja. Da geht es jetzt um Reisrad von Buhl. Wir hatten, glaube ich, in unseren unzähligen Weinfolgen, die wir auch verlinkt haben. Mhm. Unsere erste Folge ging auch um Riesling, kann sich dran erinnern. Ja. Die Premiere-Folge und jetzt sind wir bei Folge 47 und es geht schon wieder um Riesling. Und man muss sagen, Peter ist ein großer Fan. Wir haben dir, glaube ich, zu deinem, darf man sagen, wie alt du ungefähr bist? Ja. Deinen 30. Geburtstag haben wir dir auch. glaube ich, eine ganze Kiste geschenkt, ja. Da haben wir der was geschenkt, ja. Vom Reichs, jetzt habe ich es beinahe gesagt, vom Reichsrat von Buhl. Ja. Er war Deichgraf. Genau. Deichgraf. Naja, aber er ist kein Deichgraf, sondern Reichsrat. Kurz zur Erklärung, was soll es mit diesem, was hat es mit dem Reichsrat auf sich? Die Pfalz gehört ja lange zu Bayern. Ja. Was man übrigens bis heute noch merkt, in München gibt es die Pfälzer Weinstube, wo gerade noch Bauarbeiten sind, aber ich werde demnächst dort auch essen. Muss nämlich wieder dienstlich nach München und da werde ich es nutzen, dahin zu gehen, wenn man Platz bekommt. Denn sie nehmen jetzt während der Umbauphase, haben sie einen kleineren Rahmen, nehmen keine Reservierung an, aber wir kommen relativ spät, sodass das wahrscheinlich schon wieder Platz gibt. Ich hoffe es zumindest. Also das wäre sehr schade, wenn man nicht bei der Pfälzer Weinstube einkehren kann, wenn man schon in der Nähe ist. Ja, und es gehört halt zu München und da das, die bayerische Regierung hat im 19. Jahrhundert diesen Titel Reichsrat vergeben und dem dann eben auch an die Pfälzer Winzer. Mhm. Die da sich auch politisch betätigt haben. Und das hat der von Buhl gemacht. Und ja, der war also nicht nur Winzer, sondern auch Politiker. Und dann schauen wir mal, was der zu bieten hat. Ja, also ist der Peter ist Fan von. Ja. Von seinen Weinen. Von Deichgraf. Genau. Und jetzt gucken wir mal. Das jetzt, wir bewegen uns jetzt ins Jahr 2016. 2016, genau. Und 2016, ja, ist auch ein Top-Jahrgang. Also, schauen wir mal. Zum Jahrgang sage ich zum Schluss was. Erstmal sagst du was zur Flasche. Genau. Und so, und ich rieche inzwischen am Wein. Genau, also die Flasche von Buhl hat natürlich die alte Tradition des alten Logos recht schön neu interpretiert. Auf der Flasche steht in ganz klarer Schrift von Buhl drauf, Riesling 2016, Weingut Reichsrat von Buhl. Und quasi im unteren Teil ist in einem Blauton und Schwarz-Weiß das Original quasi Logo gehalten. Das heißt, es ist eine sehr schöne Kombination aus quasi der Tradition und dem Modernen. Ist auch da ein 0,75 Liter Flasche in Braun mit der Longcap obendrauf. Die Rückseite ist etwas komplexer als die von Winning. Das heißt, die Etikettwahl ist hier etwas dichter. Gibt's einen Rahmen, der in Blau ist, der von Buhl draufsteht und die ganzen Pflichtangaben drin. Und wir trinken hier jetzt einen 2016 von Buhl Riesling Pfalz. Das ist in Anführungszeichen der einfache Riesling von denen. Das ist also jetzt kein Lagenriesling, sondern das ist jetzt ein Gutswein und dementsprechend halt jetzt nicht die ganz hohen Lageklasse, sondern der kommt quasi aus den verschiedenen Lagen. Wird er quasi zusammengestellt. Mhm. Ja, also wenn man dran riecht, ist schon der typische Rieslinggeruch, auch wieder das Mineralige. Mhm. Kann man, wissen wir was über die Lage? Nee, das ist ja ein Lagenloser. Ach so, ja, Lagenloser, also, ja, okay. Aber genau. Es ist natürlich Deidesheim, das wird ungefähr die gleiche Ecke sein. Genau. Ja, also jetzt probiere ich, also auch sehr hell, ja, wieder ein sehr heller Riesling. Also Rieslinge sind natürlich hell, aber das ist auffällig hell. Noch mineralischer, finde ich. Mineralischer. Bisschen mehr Hefe kommt durch. Ja. Ganz feine Säure, sehr, sehr dezent, finde ich, aber da, also die ist sehr, sehr Säure fein. Ist da. Aber sehr fein. Ja, sie startet auf der Zunge später. Mhm. Man hat erst den Eindruck, dass es kein Riesling ist. Ja, ist schon vom Geruch her, aber dann kommt so richtig, startet sehr langsam. Dann kommen die Zitrusaromen. Genau. Sogar, ja, also bitter wäre jetzt das falsche Wort. Mhm. Aber es ist auch so eine richtig herbe Säure. Ja, es könnte ein bisschen so eine Zitronensäure sein oder auch von einem reifen grünen Apfel, so ja, ein bisschen diese Säure. Nicht so sehr wie bei dem anderen Pfirsich. Mhm. Ja. Ja, das ist schon. Ich finde, die Säure, du hast recht, sie kommt sehr spät, aber beim zweiten Schluck merkt man sie nochmal deutlicher. Das heißt, da ist die Zunge quasi schon vorgespannt, vorsensibilisiert, dass mehr viel Säure empfänglich. Mhm. Ich finde auch im zweiten Schluck ist er auf jeden Fall besser. Ja. Wo man natürlich mit so einer schönen Säure auch viel spielen kann, ist bei einem Gericht, was asiatisch scharf ist, wo ein bisschen Schärfe drin ist. Dann kann man natürlich hier mit so einem Riesling ganz gut das Ganze begleiten. Einen sehr komplexen Geschmack. Ich würde sogar sagen, der ist noch komplexer als der 2017. Naja, gut, der ist auch der bessere Jahrgang. Aber muss man bedenken, von der Klassifizierung her ist der von wegen natürlich nach oben, weil es natürlich ein Lagenriesling ist. Und das ist hier nur ein, es hat kein Lagenriesling. Das ist kein Lagenriesling. Deshalb, also der ist auch günstiger. Der ist nur bei 10 Euro im Durchschnittspreis. Ja. Trotzdem ist der sehr komplex. Also ich finde, der ist wirklich sehr komplex und er würde Fischgerichte komplett erschlagen. Ja. Also es wäre nichts für Fisch. Nee, also ist für mich ein Riesling, den ich gerne zu asiatischer Küche nehmen würde. Auch, oder wo ein bisschen Schärfe drin ist. Auch eine Pasta, also mit Garnelen drin und ein bisschen Chili dabei, weißt du? Mhm. Oder eine Arrabbiata, die so ein bisschen feurig ist und dazu dieser Riesling ist die perfekte Kombination. Ja. Ja, wir sind jetzt in einem Jahrgang, um auf den Jahrgang zu kommen, der tatsächlich schon als von der Qualität her als sehr gut ist. Beim Bereich, bei der Menge sind wir im mittleren Bereich, aber jetzt eben deutlich mehr als 2017, jetzt 96,1 Hektoliter pro Hektar und das bedeutet insgesamt Ertrag 2,2 Millionen Hektar. Also wir beziehen uns immer auf die Pfalz. Und Qualität sehr gut. Ja, und wenn man denkt, dass das kein Lagenwein ist und dass das, ja, ich meine, von Buhl war, kennt natürlich sein Handwerk, also der hat was. Also kann er schon sehen. Ne? Und erinnerst du dich an 2016, an das Wetter und alles? Nee, gar nicht mehr. Also 2017 habe ich relativ präsent, aber 2016 weiß ich gar nicht mehr. Ein bisschen gut, ich habe es jetzt auch gelesen. Doch, ich glaube, das war das Jahr, wo ich kein Motorrad gefahren bin, weil es die ganze Zeit, der Sommer so kurz war. Kann es sein, so schlecht? Sommer, war, ich weiß das. Ja, der war ziemlich feucht. Ja, ich glaube auch. Ich bin da so. Der war ziemlich feucht, deshalb konnte man da nicht viel. Mhm. Das ist so meine Erinnerung. Ich gucke gerade mal. Wie ging's los? Also man hatte natürlich Angst vor Frost, aber es gab keinen Frost. Mhm. Also das, also wenig Frostschäden, also nur in Franken gab es wohl Frost. Also von daher, aber es war, das Frühjahr war schon nass. Mhm. Das Frühjahr war schon nass und das führte eben dazu, dass es dieses Problem mit dem falschen Mehltau gab. Peronospora. Und zwar war das, da erinnere ich mich auch dran, darüber hatten wir gesprochen mit Winzern, war das so, dass bei den beim Bio-Weinbau es eine Änderung gab, nämlich das Phosphonat, was man verspritzt hatte, wurde verboten in der EU für Bio-Bau. Und dadurch hatten die alle irgendwie Panik. Ich erinnere mich, dass wir darüber gesprochen haben, auch mit Winzern, dass es da Veränderungen gab. Und aber es war also keine Gefahr durch die späten Frost oder so, wie wir das ja 2017 hatten, also so ganz anders. Und eben das Frühjahr feucht, der Sommer erstmal feucht, also diese ganze, also Feuchtigkeit ist halt immer schlecht, weil man dann eben Angst vor Pilzbefall und Schimmel und sonst was anderes hat. Und das, es wurde dann später etwas sonniger. Also im Verlauf des Sommers und auch etwas trockener dann gegen Ende des Sommers. Und also die Winzer waren der Meinung, dass es wohl ein etwas anstrengendes Jahr war. Und genau, und dann war aber es lange warm und das führt natürlich dann wieder zu diesen besonderen Aromen. Es ist halt auch ein Jahr mit vielen, wo man dann auch wieder so eine gewisse Fruchtigkeit und auch Süße hat. Denn wenn der Sommer lange dauert dann und man nicht gleich alles erntet, dann gibt es natürlich dann auch süße Weine. Ja, und ich glaube, der ist wirklich sehr ausgewogen. Ja, definitiv ist er. Ja, also toll. Also ich bin da ja, ganz begeistert. Ja, hier steht sogar die Welt, das habe ich auch verlinkt. Die Welt hat immer längere Artikel, in diesem Fall jetzt nicht ganz so lang, aber auch mal längere Artikel über Wein. Das war jetzt blöd, weil gerade das Beispiel ein eher kurzer Artikel ist. Und da steht Winzer in der Pfalz loben den Jahrgang 2016. Der Grund wird eben, als Grund wird eben der schöne Spätsommer angeführt. Genau, das stimmt. Der war gut, aber so, sonst der Hauptsommer war relativ, ja, war nass. Ich habe jetzt gerade mal geguckt. Naja, durch die Nässe waren die Winzer eben auch nicht so darauf eingestellt, dass es hinterher doch noch gut wird. Und deshalb wurde dann, steht hier auch in dem Artikel, dass die Winzer positiv überrascht waren. Ja, definitiv. Also das war, ist natürlich schön, dass da noch da ordentlich was draus geworden ist aus dem Jahr. Ja. Ja. Ja, wer das nicht alles sich merken kann mit den Jahrgängen, der kann zumindest sagen, dass die alte Regel gilt, die ungeraden Jahrgänge sind immer besser. Und das ist hier jetzt auch der Fall. Das ist ja jetzt ein gerader Jahrgang, aber dann kommen wir zu 2015. Und bei 2015 bestand der Verdacht auf einen Jahrhundertjahrgang. Ja. Wollen wir mal? Ja, okay. Also wir werden jetzt als nächsten Wein natürlich wieder einen Riesling nehmen. Und zwar diesmal einen Bio-Riesling. Und zwar von einer Lage vom Kirchenstück in Ellerstadt. Kann man auch finden auf unserer Karte. Genau. Das habe ich vorhin getestet. Der Winzer ist der Lukas Kesselring. Ja. Kleiner Winzer, macht aber sehr, sehr hervorragende Weine, meiner Meinung nach. Die Flasche, auch wieder eine braune Flasche, Etikett schwarz gehalten, ganz modern mit dem K drauf und dann das, die Beschriftung ist so ein bisschen eingeprägt. Das fühlt sich so ein bisschen stoffmäßig an. Fang mal drüber hier bitte. Das ist so ein bisschen. Tatsächlich. So ein bisschen wie. Ja, so wirkt sehr edel. Sehr edel. Die Prägung. Ja, und die dunkle Flasche, schwarze Longcap, schwarze Etikett mit goldener Schrift, aber ganz modern gestaltet. Und hinten drauf auch sogar noch verschiedene Codes und so. Also macht einen modernen Eindruck. Die Flasche. 13%, Riesling, 2015, 12, 12, 5, und jetzt Ellerstadt 13. Kirchenstück vom Weingut Kesselring, vom Lukas, auch hier schön gegrüßt. Mhm. Er wollte uns immer mal in Berlin besuchen kommen, hat er nicht geschafft. Ja, aber also für Leute, die ihren Wein ökologisch einkaufen wollen, man kann von Mannheim aus mit der Linie 4 fahren und eine der beiden Ellerstädter Haltestellen der Straßenbahnlinie, das ist eine Straßenbahnlinie, die halt dann über Land fährt, und eben auch in Ellerstadt hält, ist ganz nah fußläufig bei Kesselrings. Fußläufig. Man kann da also hinmarschieren. Und ist natürlich schwierig, dann 2 oder 3 Weinkartons bis zur Straßenbahn zu transportieren. Aber eigentlich wäre das auch kein Problem. Wenn einem da geholfen wird, könnte man mit der Sackkarre bis zur Straßenbahn. Und dann müsste man halt nochmal kurz in Mannheim über die Straße zum Bahnhof. Genau. Also wäre auch kein Problem. Da, es gibt ja auch diese Flaschentaschen und so und einen Rucksack und da kann man ja schon mal 18 Flaschen transportieren. Genau, also ähnlich wie Deidesheim hat Ellerstadt natürlich ein relativ kleines Dorf, bedeutend kleiner als Deidesheim, aber hat spitzenmäßige Weinanbauqualitäten. Es sind ganz viele deutsche Große, sitzen auch in Ellerstadt, wirklich im ganz kleinen Dörfchen mit, was muss die Einwohner haben? Knapp 2000, vielleicht 2500 Einwohner. Und aus Ellerstadt kommen wirklich sehr, sehr viele Spitzenweine. Ja. Und Lukas Kesselring ist einer der jungen Aufstrebenden, der wirklich ein sehr, sehr gutes Handwerk beherrscht, der wirklich eine vernünftige Qualität in die Flasche füllt und das Ganze auch noch sehr, sehr bezahlbar ist. Also er braucht sich in den Großen nicht zu verstecken, das definitiv nicht. Nö. Und die Qualität, die er liefert, ist wirklich gut. Er hat auch mal die Lufthansa und die Deutsche Bahn, beliefert mal zeitweise. Also dementsprechend kann man da wirklich das Ganze sehr gut bei ihm einkaufen tun. Eine Ahnung, was die Flasche kostet, so im Durchschnitt? Ich habe hier nur die Weinliste ohne Preise. Schade. Dementsprechend kann ich es ja nicht sagen. Das Kirchenstück ist auch da natürlich wieder ein mineralisch geprägter Riesling. Man merkt da so ein bisschen, der wird im Geschmack ein bisschen saftiger Fruchtnoten haben, also so ein bisschen spritziger und ja, sehr starken Abgang. Ich würde sagen, probieren wir mal zum Wohl. Probieren wir mal, auch wieder sehr hell. Oh. Ja. Vielleicht etwas weniger hell als der davor. Mhm. Aber vom Geruch her. Merkt auch also mehr. Sehr schön. Also jetzt gar nicht mehr so mineralisch im Geruch. Ja. Aber der Geruch ist schon komplex, das ist ein echter Riechwein. Genau, und du wirst sagen, der ist bedeutend im Geschmack ja fruchtiger, aber trotzdem ein schöner Riesling mit der Säure im Abgang sehr, sehr präsent, aber auch mineralisch. Oh, toll. Er hat noch Restzucker. Dadurch ergibt sich so eine Harmonie zwischen Säure und Süße. Mhm. Also sehr angenehm. Das entspricht sehr meinem Geschmack. Mhm. Also gerade das Harmonische. Also ist schon toll. Also ein ganz toller Wein. Ach, Spitzenwein. Oh. Ich glaube, den Rest nehme ich mit. Ja. Das ist so ein Wein, den man auch immer trinken kann. Bei Riesling ist er ja manchmal so ein bisschen sauer und so. Aber dieser ist wirklich ausgesprochen harmonisch und fruchtig. Und auch komplex. Also wirklich vielleicht sogar noch komplexer als die anderen, obwohl er gar nicht diese mineralige Note hat, auch im Geschmack. Mhm. Also ich finde doch, die kommt durch. Also im Abgang merkt man die mineralische Note auch. Ist schon präsent. Ja. Das Kirchenstück ist halt im Abgang ist ein bisschen, aber dezent. Also das ist, glaube ich, wirklich ein super ausgewogener Wein. Ja. Weil er halt ein bisschen Säure hat, aber nicht zu viel. Restsüße, was das ausgleicht. So ein Tick mineralisch und von daher, aber nein, es ist wirklich ein toller Wein. Mhm. Ja, an der Lage Kirchenstück liegt natürlich auch ein sehr, sehr, zwei sehr bekannte Weingüter noch in der Stadt. Einmal das Weingut Schneider liegt natürlich direkt in der Lage Kirchenstück und dann der, wie heißt es, ich habe es vor meinem Auge, vor meinem Geistigen. Und zwar liegt dann noch das Weingut hier in der Straße. Ich muss gerade mal kurz spicken. Was haben wir noch für ein Weingut? Hinten dran gebaut. Ich finde es jetzt auf die Schnelle. Also wirklich klasse. Also auch, wir hatten, habe ich gesagt, 13%, also etwas alkoholischer. Aber ja. Aber wirklich sehr angenehm. Das ist wirklich toll. Naja, und 2015, so viel sage ich schon mal verraten, wir kommen ja gleich aufs Jahrgang, wurde sogar schon als Jahrhundertwein bezeichnet. Okay. Aber gut, Jahrhundertweine ist immer ein Wort, wenn man dann wirklich in der Wikipedia mal guckt, was die wirklichen Jahrhundertweine sind, dann vielleicht 2011, wenn überhaupt. Also eher nicht. Also da ist man dann doch am Ende vorsichtiger. Aber wie gesagt, die FAZ titelt im September 2016 über 2015, was der Jahrhundertjahrgang wirklich taugt. Also hat es als Jahrhundertjahrgang bezeichnet. Es geht ja immer darum, wer sagt was. Ja. Ich habe es Weingut gefunden, was noch in dem Kirchenstück liegt, ist Studier. Ist noch auch ein sehr, sehr imposanter Bau, der da praktisch mitten in dem Weinberg zu sehen ist. So, erinnerst du dich an das Wetter? Ehrlich gesagt nicht so. CCC-Camp im August? Ah, stimmt, es war heiß. Einmal dieser Schauer da, aber sonst heiß und dann im August, also aber vorher schon. Keine Erinnerung? Nee, ich weiß nur, Camp war Wetter, war einmal heiß, naja. Einmal krasser Niederschlag und viel Wind und ja. Ja. Aber ansonsten kann ich nicht. Du merkst es wirklich, also der erste Schluck, du merkst ja, dass er viel Restsüße hat und da muss irgendwo Hitze im Spiel gewesen sein. Aber nicht von Anfang an. Also naja, doch. Eigentlich auch von Anfang an. Der Sommer, der Winter 14, 15 war sehr mild. War sehr mild. Und dann ein warmes Frühjahr. Das war dieses Frühjahr, was dann auch so, wo man so das erste Mal diesen Übergang hatte. Ich erinnere mich noch, dass ich da irgendwie schon im März, irgendwie im Biergarten, Ende März schon mal im Biergarten war. Aber milder, trockener Winter, warmes Frühjahr, heißer, trockener Sommer. Und das sind natürlich tolle Voraussetzungen, vor allen Dingen für viel Mostgewicht, also Restzucker dann am Ende oder viel Alkohol, je nachdem, wie man es macht. Das ist ja dann vom Winzer abhängig, wie er seinen Wein ausbaut. Und das gibt natürlich auch gerade die Möglichkeit, so harmonische Weine herzustellen. Du kannst dann ein bisschen mehr Alkohol und trotzdem Restsüße und ein bisschen Säure und so. Und das ist, ja, das ist hier, glaube ich, auch sehr, sehr gelungen. Doch, also ich finde den auch sehr gut. Unabhängig davon, wie es Wetter war, ist es wirklich ein sehr, sehr schöner Wein. Und das stimmt, ja. Es war mild. Ich habe mich gerade mal so in den Fotos durchgeguckt. Das wird schon im März, April schon sehr angenehme Temperaturen. Ja. Ja. Also das war wirklich ein quantitativ eher durchschnittlich. Wir haben hier die Zahlen. Stimmt gar nicht. Was rede ich denn? Doch, durchschnittlich, wenn man den Gesamtertrag hat, 2,2, 2,3 fast. Aber das vorher, nachher auch. 98,7 pro Hektoliter pro Hektar. Das ist schon das höheren Bereich. Also fast 100 und ja. Aber Mittel bis gut. Ja, Mittel. Und Qualität sehr gut, eben aufgrund der Dinge, die wir vorhin schon genannt haben. Ist schon außergewöhnlich, doch, muss man sagen. Ja. Ja. Dann sagen wir, neutralisieren nochmal ein bisschen, bevor wir dann zum Last but not least kommen. Also der Artikel in der FAZ ist wirklich interessant, wir haben ihn ja verlinkt, weil dann auch da ein bisschen vom Klimawandel die Rede ist und so. Also ja, das ist ein sehr langer Artikel, wo dann auch noch ein bisschen auch besonders auf den Riesling eingegangen wird, der wirklich gerade von diesen besonderen Witterungsbedingungen 2015 sehr profitiert hat. Okay. Ja. Soll ich mal einen Schluck mal trinken? Dann kommen wir ja auch schon ins Jahre 2014. Ja, und das galt auch als Spitzenjahrgang, beziehungsweise da gab es auch so ein bisschen den Verdacht auf einen Spitzenjahrgang. Die Welt titelt Winzerfieber in einem Superjahrgang entgegen. Also das ist auch schon nochmal, also wir kommen da gleich noch drauf. Es gibt auch ein paar schlimme Informationen über 2015, aber es ist auch einer der Kandidaten für einen Spitzenjahrgang. Und vielleicht, weil man immer sagt, die Ungeraden sind die besseren, wird der 14er auch verkannt. Aber es ist auf jeden Fall ein überraschender Jahrgang. Also ich bin gespannt, wie er geschmacklich ist. Ich habe ja bei der Vorbereitung so ein bisschen was über die Jahrgänge gelesen und habe gedacht, Mensch, das ist ja toll, dass wir das sozusagen rückwärts machen, weil es halt dann immer besser wird. Also hier, wie gesagt, ein super Jahrgang wird geschrieben. Und ja, schauen wir doch mal. Genau, wir haben jetzt einen Wein von einer Winzergenossenschaft, und zwar von der Ruppertsberger Winzergenossenschaft, und zwar den Riesling 2014. Und zwar aus der Lage Meerspinne, Kabinett trocken. Mhm. Und zwar die Meerspinne ist eine Lage in Neustadt-Gimmeldingen. Und zwar die Meerspinne befindet sich quasi in der Weinlage vom Mandelgarten drin. Das muss man vielleicht wissen, weil wenn man nach der Lage sucht, findet man sie nicht als Einzellage, sondern die wurde 1971 quasi in die andere Lage mit eingebunden. Oder ausgegliedert. Oder ausgegliedert. Ich denke eher ausgegliedert, dass man sagt, hier ist nochmal eine Sonder. Das kann, ja, kann das ist auch, die 70er Jahre sind auch die von der Bodenreform da. Genau, möglicherweise getauscht und so. Und deshalb dann die Bezeichnung auch verändert. Genau, und da haben wir jetzt quasi den jetzt vor uns stehen. Ich schenk mal ein. Ich glaube, der wird ja sehr munden, dass mich ein Riesling eher nach. Ganz dunkel, also im Vergleich jetzt, ne, wir haben ja vorhin gesagt, die sind alle hell. Gut, ist auch hell, aber deutlich dunkler als alle anderen. Also wir haben auch von 17 bis 14 wird es immer dunkler. Genau. Grüne Flasche, grünes Longcap obendrauf. Das Etikett ist in so einem ja, leichten Gelbton gehalten, wo Botsberger Weinkeller Hohenburg IG draufsteht, Riesling 2014, Pfalz. Die Rückseite ist auch ein sehr strukturiertes Etikett mit allen Pflichtangaben. 11,5%, also wirst du sehen, er ist ein bisschen leichter im Alkohol. Und ja, du kannst mal dran riechen, mal probieren. Ja. Der Geruch ist etwas anders als die anderen. Mhm. Finde ich ein bisschen fruchtig im Geruch. Wenig Säure, wenig Mineralien. Wenig Mineralien? Ja, Säure kann ich jetzt nicht so sagen. Und ich nehme einen Schluck. Nehme einen Schluck, probier mal. Ja, toll auch. Toll auch. Auch da merkt man wieder Restsüße. Große Fruchtigkeit. Ein bisschen herber als der 15er. Ja. Also der 15er. Ausgeprägte Säure. Ja, ausgeprägte Säure. Ein bisschen so was Herbes auch. Mhm. Wo man immer sagt, geht in Richtung bitter. Der hat ja auch einen Preis bekommen, ne? Ja, der hat eine Bronzemedaille. Bronze-Kammermünze bekommen, ja. Aber schon auch gut. Aber ich würde sagen, das ist ja jetzt nicht, der kommt ja aus der von der Genossenschaft und so, ist jetzt vielleicht auch etwas günstiger als die anderen Weine. Mhm. Aber toll auch. Also für einen günstigen Wein. Also es ist in der Genossenschaft auch schon eine der, in Anführungszeichen, der etwas hochpreisigeren Produkte. Aber es ist natürlich jetzt kein Vergleich zum keinen Durchschnittspreis. Zu den VDP-Weingütern. Aber ich würde es auch sagen, der liegt so zwischen 8 und 9 Euro, würde ich sagen. Mhm. Also hier schreibt einer Grapefruit. Mhm. Das stimmt. Grapefruit passt sehr gut als Beschreibung. Mhm. Mhm. Litauer, sieh mal an. Also wird hier überall hin verkauft. Ich mag auch die Genossenschaft, da bin ich ja der Einzige aus unserer Pfalz. Nee, ich mag da immer so ein bisschen, ja, ich habe dann gekauft, die anderen, weil es ein bisschen, die ist halt, so, hat dann ein bisschen die Gemütlichkeit eines Supermarkts, mhm, wenn man da reinkommt. Mhm. Und da sind dann auch so gelangweilte Verkäuferinnen da. Also das ist jetzt nicht so ein, da wird man nicht animiert. Mhm. Weil von wenigen wurden wir ja geradezu animiert, die Weine alle zu kaufen. Das haben die sehr geschickt gemacht. Und das ist da nicht so. Das ist eben bei Winzergenossenschaften nicht so. Und trotzdem würde ich keinen Bogen darum machen, sondern immer dahin, weil die dennoch tolle Weine haben. Ja. Das ist wirklich, ja, definitiv. Also das muss man einfach sagen. Und ich finde auch diesen, also der hat, also das ist ein Wein mit einer gewissen Komplexität auch und wirklich gut trinkbar und auch harmonisch. Das ist auch wieder so eine Harmonie zwischen Säure und Süße und eben auch sehr fruchtig. Mhm. Da merkt man ja schon beim Geruch die Fruchtigkeit. Und ja, also ganz, also wirklich klasse. Ist in der Säure etwas unrunder. Also man merkt natürlich schon, dass der so ein bisschen ruppiger ist. Vielleicht nicht ganz so. Ich glaube auch, liegt auch daran, dass er nicht so mineralisch ist wie die anderen. aber hat trotzdem eine schöne ausgeprägte Säure, für einen Riesling sehr gut, sehr langanhaltend, finde ich auch, was ja eigentlich ein positives Zeichen ist für einen Riesling. Und man merkt schon so eine gewisse, das stimmt, frische Grapefruit, das ist so eine Geschmackseigenschaft, die da wirklich sehr, sehr gut drauf passt. Ja, ja. Kannst du dich noch erinnern? Und an das Wetter und an das Jahr 2014, was haben wir gemacht? Wir waren auf jeden Fall auf der Pfalz, das weiß ich. Ja, ja. Da habe ich mir gerade Fotos gesehen, wo wir auch diesen, nee, haben wir nicht gekauft, oder war, okay. Ich weiß, das Wetter war gut, oder? Und der Spätherbst war super. Wie war der Winter? 13, 14, das ist ja immer wichtig. Oh, das weiß ich nicht mehr. Wie war der Winter? Ja, der war nicht so schneemäßig, es hat aber immer ein bisschen geregnet. Was natürlich dazu führt, dass der Boden Wasser speichert, wenn es dann später trocken wird. Und eben keine Froschschäden und nix. Also von daher waren die Voraussetzungen da schon sehr, sehr gut. Und das Frühjahr wollte, glaube ich, nicht so richtig starten, wenn ich mich, das so ganz genau weiß ich das leider auch nicht mehr. Obwohl hier steht, dass es da schon im April einen Startschuss gab. Vor dem durchschnittlichen Zeitpunkt 18 Tage zu früh. Was heißt zu früh? Also früher als sonst. Ja. Aber es gab dann keinen Temperatureinbruch. Und das ist sicherlich ein guter Zeichen. Ja. Ja. Also es gab wohl ein paar Gegenden, aber das betrifft, glaube ich, jetzt nicht so sehr die Pfalz, wo es Frosteinbrüche gab und dann eben auch Ausfälle. Also sogenannte Spätfröste. Aber der Frosttrotzer war der 2017, das Wort wollte ich noch nennen. Mhm. Frosttrotzer, das war der 2017, da haben wir ja davon gesprochen. Aber dieser hier, es gab Stellen mit Frost, aber insgesamt war es nicht so nicht so schlimm. Mhm. Und die Niederschläge waren dann auch nicht hoch im Mai und so. Also es gab jetzt nicht dieses Problem mit Pilzbefall und so. Mhm. Also eigentlich ideale Bedingungen in der Hinsicht. Die Winzer hatten dann, glaube ich, noch so ein bisschen im Sommer ein bisschen Angst im Spätsommer. Aber es gab, aber es ist dann doch nicht passiert, dass da irgendwie noch Pilze kamen oder sonst was. Aber es gab ein Problem. Das betrifft nicht den Weißwein, sondern den Rotwein. Mhm. Nämlich die Kirschessigfliege. Ah, stimmt, genau. Die war da und hat da ordentlich gewütet. Das war genau dieses Jahr. Da haben wir ja immer auch mit den Winzern, wenn du dich erinnerst, als wir in der Pfalz waren, auf der Pfalztour. Ja, ja, genau. Da waren wir ja, glaube ich, bei Pfaffmann und so. Und da haben die uns immer sehr viel erzählt von der Kirschessigfliege. Genau, und dass sie quasi täglich kontrolliert haben. Mhm. Ob der Befall jetzt schon da ist oder nicht und da ganz, ganz viele Maßnahmen getroffen haben, um sich davor zu schützen, weil es zu dem Zeitpunkt noch kein Mittel gab, gell, was man da hat anwenden können. Ja. Und man da wirklich sehr, sehr viel Angst um den Bestand hatte. Mhm. Aber der hat auch, das merkt man ja, ein bisschen Säure ist da. Mhm. Und eben diese Säure hat dann auch schützt den natürlich auch, weil verschiedene Leckermäuler in der Tierwelt und eben auch, ich glaube auch Pilze, die mögen es nicht, wenn es zu sauer ist. Ja. Ja, da hast du recht. Also jedenfalls 2014 war dann schon auch ein toller Jahrgang. Und das merkt man ja auch hier. Das ist ganz eindeutig. Ja, wirklich klasse. Also wer sich mehr informieren will, es gibt wirklich einen sehr ausführlichen Artikel in der Welt, diesmal wirklich ausführlich. Mhm. unter dem Titel Winzer Fieber in einem Superjahrgang hingegen im Bereich Wissenschaft. Okay. Ja, gut, also die Oenologie, die Wissenschaft vom Wein, ist eine Wissenschaft. Mhm. Das sollte man noch nicht kleinreden. Also da sieht man ja, es geht um Wissen und Können, um halt guten Wein zu produzieren. Und das kann man hier wirklich sagen. Also der ist toll. Ja, was ist dein Fazit? 4 Jahre Wein? Ich finde, dass wir aus den 4 Jahren Wein wirklich sehr hervorragende Weine ausgewählt haben. Beginnt mit den Van Wenningen natürlich klar, ich glaube, dass die auch unter fast Anführungszeichen jedem Bedingungen Spitzenwein herstellen können. Ja, die können es einfach, genauso wie man sagen. Genauso wie vom Buhl. Naja, unter jeden Bedingungen nicht. Aber wenn es keinen Input gibt, weil alles zerstört ist, aber gut, dann geht es halt nicht. In den Jahrgängen auch, wo wenig Wein produziert wird, geht ja meistens auch der Preis nach oben. Nicht unbedingt immer die Qualität, aber zumindest der Preis. Wobei von Winningen geht immer der Preis nach oben. Ja, genau. Die sind schon vergleichsweise teuer, aber sie können noch was. Ja, also, natürlich. Ich meine, Qualität hat halt seinen Preis. Genau, ne? Das ist auch gut. Oder ihren Preis. Hat ihren Preis, ja, Preis, definitiv. Es ist wirklich auch ein gutes Produkt. Der Wein hat seinen Preis. Ich muss sagen, ich war wieder sehr überrascht über den Kesselring, der aus dem Jahr 2015 kam, dass es doch wirklich so ein Spitzenwein war. Also wenn ich mal Revue passieren lassen möchte, welcher mir am besten geschmeckt hat, dann eindeutig der Kesselring. Mhm. Eindeutig der Kesselring. Und dieses Jahr, daran liegt es ja auch. Obwohl man natürlich schon merkt bei von Buhl und Winningen, dass die was können und dass das tolle Weine sind. Also der von Winningen, der ja wahrscheinlich der teuerste ist hier, der ist auch hervorragend. Ja. Und das ist wirklich einer, den ich immer empfehlen würde zum Verschenken. Mhm. Gut, den Kesselring wird man nicht mehr bekommen. Genau. Obwohl das einer ist, der sich hält. Dadurch, dass der halt relativ viel Süße hat, denke ich, kann man den euch auch mal nochmal ein paar Jahre aufbewahren. Das glaube ich auch. Und der aus der Winzergesellschaft ist auch super. Ja. Muss man wirklich sagen. Aus diesem Jahrgang wirklich auch ein guter Vertreter. Mhm. Und dementsprechend, glaube ich, ist das auch, ergänzt das Portfolio hier ganz gut. Und Meerspinne klingt also ein bisschen nach Krötenfuhl. Das ist so ein Name, der in Deutschland ankommt. Mhm. Ja, aus dem gleichen Anbaugebiet kann man ja aktuelle Weine kaufen, wenn man den nicht mehr bekommt. Genau. Also ich habe auch von jedem nochmal die Weinkarte beziehungsweise die Weine verlinkt. Das heißt, den aktuellen Jahrgang oder -1 oder wie auch immer, kriegt man da auf jeden Fall nochmal nochmal zu kaufen. Das heißt, alles, was wir jetzt getrunken haben, ist irgendwie noch auf dem Markt verfügbar. Das heißt, das gibt es auf jeden Fall noch. Das ist jetzt irgendwie nicht mehr was, irgendwas abgekündigt ist oder sonst irgendwas. Natürlich dann dementsprechend den neueren Jahrgang. Mhm. Ja, Prognose für 2018. Wie war 2018 vom Wetter her? Da wirst du dich jetzt dran erinnern. Sehr gut, sehr gut. Ja, es war schon Monstersommer. Toll. Monstersommer, ja. Der auch nicht endete irgendwie. Ja. Also das war schon. Aber die hatten da alle ihren Wein schon eingefahren. Mhm. Was natürlich problematisch ist, wenn man das zu hektisch macht am Ende. Ja, dann kann das problematisch werden. Vor allen Dingen bei so einem tollen Sommer ist natürlich Ende August plötzlich alles reif. Ja. Alles gleichzeitig, was natürlich nicht gut ist, weil dann die Winzer teilweise überlastet sind. Und da muss man halt aufpassen, dass das nicht plötzlich da irgendwie auch, das darf auch nicht zu alkoholisch sein. Mhm. Praktisch da schon aus dem normalen Gärprozess irgendwie 14%, 15%, 16% Alkohol bekommt, dann geht es nicht mehr. Das darf natürlich nicht sein. Also, es war natürlich auch viel Ertrag, muss man einfach so sagen. Ja, viel Ertrag, das senkt natürlich wieder den Preis und dann weiß man immer nicht. Mhm. Also war tatsächlich ja ein Hitzejahrgang, kann man ja wirklich und, sagen. Muss man eins sagen, es gab auch dieses Jahr wieder spitzenmäßigen Auslesewein, also hier Beerenauslese und so. Ja, klar, wenn man schon Ende August alles hat und lässt ihn dann hängen, weil man einfach das hängen lassen muss, weil man nicht alles bearbeiten kann, wird natürlich der länger hängt, da ist das Risiko natürlich hoch. Aber du hast ja die Trockenbeerenauslese praktisch schon im Oktober, die du normalerweise erst im November hast oder sogar noch früher. Das ist natürlich auch, also für Auslese ist es natürlich ein ideales Weinjahr gewesen, gell? Ja. Aber ich bin sehr gespannt. Ich auch. 2018er. Wir werden es erfahren. Deshalb war mir diese Weintour dieses Jahr wichtig, damit wir da Man wird noch nicht viele 2018er bekommen, weil natürlich erstmal 2017 abverkauft werden muss. Gerade auch wenig Rotweine, aber, die vielleicht dieses, also für dieses Jahr sehr interessant sein werden. Die müssen ja noch lagern. Die müssen ja noch lagern. Also die wird man erst 2020 kaufen können. Aber ja, ne, da sind auch richtig, die Mostgewichte sind doch überragend, wird hier berichtet, bei Falstaff haben wir auch verlinkt. Also das ist schon, ja, das ist klasse. Ja, und da steht hier auch, ah ja, das ist ein schönes Zitat, kann man nochmal kurz erwähnen. Wer die Moster Hauruck in 3 Tagen vergoren hat, der hat kein Aroma mehr und dafür diesen enormen Alkohol. Ja. Mhm. Also man muss natürlich das richtig verarbeiten können, ist auch eine Herausforderung. Wir werden das sehen, aber die Winzer, bei denen wir kaufen, können damit, glaube ich, gut umgehen. Die ja, ja, das ja, das ist Profis. Ja. Ja, ich glaube, wir haben es dann langsam, oder? Wir sind durch, ja. Und wirklich schöne Weine, also ganz toll. Also wie gesagt, ihr wisst, 2015, wenn ihr noch bekommt und ansonsten, naja, 2014. Dabei gibt es jetzt ja auch einige, die man noch nachkaufen kann, 2014, die ich jetzt nicht erwähnen werde, damit sie nicht weggekauft werden. Die wir aber schon mal erwähnt haben, man muss dann die früheren Folgen hören. Genau, die ich auch alle verlinkt habe. Ja, genau, also da gibt's schon tolle Weine. Auch aus 2014, 15, dass die als Top-Jahrgänge gehandelt werden, ist durchaus richtig. Also das können wir aus der Genussperspektive bestätigen. Ja, definitiv. Ja. Ja, und 2018 ist vielversprechend zumindest. Mhm. Müssen wir dann sehen. Wir werden gespannt sein. Wir werden berichten. Ja. Dann sind wir durch. Ich glaube es auch, ja. Ja. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Ja. Wir freuen uns aufs Feedback natürlich von euch. Bewertet unseren Podcast. Der ist jetzt auch ein bisschen technisch was passiert. Wir sind jetzt auch bei Spotify. Wir sind jetzt auch bei Gott, noch ein paar anderen diversen Podcast-Anbietern, wo man uns jetzt hören kann. Bei iTunes würden wir uns noch gerne ein paar Bewertungen freuen und ein paar Klicks. Das wäre auch ganz gut, dass wir da auch mal ein bisschen sichtbarer werden. Und ansonsten, klar, freuen wir uns über Feedback, Kommentare, E-Mails, Twitter und so weiter. Ja. Und guckt euch ruhig mal auch diese Sache mit den Weinlagen an, was wir verlinkt haben. Das ist wirklich schön. Da gibt es dann auch noch immer, wenn man jetzt auf so eine Lage klickt, so Links, da gibt es Verkostungsnotizen und so. Das ist schon sehr, sehr interessant. Also man kann da wirklich lange Zeit mit verbringen. Und ja. Also das lohnt sich. Genau, das lohnt sich wirklich, wirklich sehr interessant. Guckt da mal rein. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank und bis bald. Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss.